Okay, turn to Ephesians 6 with me. Gehen wir zu Epheser 6. And we'll begin. Und fangen wir an. I want you to really pay special attention tonight. Heute Abend ist mir ganz wichtig. Because this is such a crucial message for the church. Weil es eine wichtige Botschaft für die Gemeinde ist. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That we are in your kingdom. Dass wir in deinem Königreich sind. And we thank you tonight for all you've provided for us. Und wir danken dir heute Abend für alles, was womit du uns versorgt hast. We ask you to speak through your word to us tonight. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst heute Abend. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want you to look at Ephesians 6:12. Ich möchte, dass ihr Epheser 6 Vers 12 euch and anschaut. I want you to think about your first impression of this verse. Und ich möchte, dass ihr über euren ersten Eindruck von diesem Vers nachdenkt. For our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. But against rulers, against powers, against the world forces of this darkness. Sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. I mean, you almost have to have a good imagination to try to figure out what he's talking about here. Man braucht fast eine starke Vorstellungskraft, um sich vorzustellen, worüber er da spricht. Rulers. Herrscher. Archi-rulers. Überherrscher. World powers. Weltmächte. Spiritual wickedness in Geist, the atmosphere. Die Bosheit in der Atmosphäre. Ooh, wow, it's like a horror movie, right? Ooh. Das ist so ein Horrorfilm. It's better that we don't think about these things so we can sleep well. Vielleicht besser, wenn wir gar nicht drüber nachdenken, dass wir ruhig schlafen können. And our victory over the devil is that we don't have to be preoccupied with him. Und unser Sieg über den Teufel ist ja auch besteht darin, dass wir nicht über ihn nachdenken müssen. But this struggle is a lot closer than we could ever imagine. Aber dieser Kampf ist uns näher, als wir uns vorstellen können. And it's a lot more tangible than we would ever think. Und es ist greifbarer, als wir uns vorstellen können. And we see it and come in contact with it. Und wir sehen ihn und kommen in Kontakt mit ihm. A lot more often than we would ever imagine. Öfter, als wir uns das vorstellen. Let's go back to verse 10. Vers 10. Finally, be strong in the Lord. Schließlich werdet stark im Herrn. And in the strength of his might. Und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Schemes of the devil. Listen des Teufels. Someone go, ooh. Jemand sagt bitte, ooh. It's like frightening. Schemes of the devil. Listen des Teufels. Ooh, I don't like these kind of messages. Diese Botschaften mag ich nicht. Does ignoring these kind of truths make them any less dangerous? Macht das diese Gefahren weniger gefährlich, wenn wir sie ignorieren? The devil definitely has strategy against us. Der Teufel hat wirklich Strategien gegen uns. And whether we believe it or not, he is there. Und ob wir es glauben oder nicht, er existiert. His greatest lie is that he does not exist. Seine größte Lüge ist, dass es ihn nicht gibt. So don't worry, he won't show himself to you. Also mach dir keine Sorgen, er wird sich dir nicht zeigen. Because he would rather have you believe that he's not there. Weil er eh lieber möchte, dass du glaubst, dass es ihn nicht gibt. But if we look close, we can see the effects of him. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, wie er wirkt. Finally, be strong in the Lord. Schließlich seid stark im Herrn. This means this is in the passive. Das ist im Passiv. Which means finally, be continually strengthened in the Lord. Was bedeutet, lasst euch endlich beständig stärken im Herrn. It's in the continual. Beständig. Continually be strengthened in the Lord. Lasst euch beständig stärken im Herrn. And in the power of his might. Und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. That you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Now let's begin to put a little bit of flesh and blood on this. Jetzt wollen wir da ein bisschen Fleisch und Blut drauf make it a little bit tangible. Fleisch und Haut, dass man es anfassen kann. What is this struggle all about? Worum geht es bei dem Kampf? Isn't it about whether or not God is trustworthy? Geht es nicht darum, ob wir Gott vertrauen können oder nicht? Isn't that our struggle day after day after day? Ist das nicht das, womit wir täglich kämpfen? Isn't that what the counseling session is all about? Ist das nicht, warum wir Seelsorge brauchen? Pastor Rob, I'm confused. Pastor Rob, ich bin verwirrt. I got married in faith and now this. Ich bin im Glauben verheiratet worden, habe geheiratet und jetzt das. I don't know what to think. Ich weiß nicht, wie ich denken soll. I don't know where to go. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. I'm in debt and I've been waiting, but nothing happens. Ich habe große Schulden und ich habe gewartet, aber nichts passiert. I've been waiting for Mr. Wright, but he doesn't come through the door. Ich habe auf den Richtigen gewartet, aber er kommt nicht durch die Tür. I like her. Ich mag sie. But she likes him. Aber sie mag ihn. And he likes her. Und er mag sie. She likes him. Und sie mag ihn. He likes her. Er mag sie. And nobody likes me. Und niemand mag mich. Isn't it all about whether or not God can be trusted? Geht nicht alles darum, ob wir Gott vertrauen können? And right there starts the struggle. Und da beginnt der Kampf. In Job chapter 1. In Hiob Kapitel 1. We studied this through the weekend. Am Wochenende haben wir das studiert. God challenges Satan. Gott fordert Satan heraus. The first time the word Satan appears in the Bible. Und da erscheint auch zum ersten Mal das Wort Satan the in der sons Bibel. Of God, the angels come before God. Die Söhne Gottes, die Engel kommen vor Gott. They are accountable to God. Sie sind Gott gegenüber verantwortlich. And Satan comes with them. Und Satan kommt mit ihnen. And God picks him right out. Und Gott schaut ihn gleich an. Hey Satan. Hey Satan. Where you been? Wo warst du? I've been on the earth. Ich war auf der Erde. Walking to and Frau. Bin hin und her gegangen. Why? Warum? Well, while you were down there, did you see my servant Job? Naja, während du da unten warst, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? A blameless, God-fearing, righteous man. Ein tadelloser, gottesfürchtiger Mann. Gottes. Really? Wirklich. Really? Wirklich. Yeah, I would be ja, too. Ich wäre das auch. If I had a hedge around me. Wenn ich eine Hecke um mich her hätte. You pay Job to worship you. Du bezahlst ja den Hiob, dass er dich anbetet. That's the bottom line of this whole thing. Das ist die Basis dieser ganzen Sache. He worships you because you pay him very well. Er betet dich an, weil du ihn sehr gut bezahlst. But let me touch him. Aber lass mich ihn berühren. And then we'll see what song he sings. Ihm was antun und dann schau mal, welches Lied er singt. Really? Wirklich? Really? Wirklich? Okay, you got him. Na gut, er gehört dir. You can have him for a season. Du kannst ihn eine Zeit lang and haben. Then we'll see what song Job sings. Und dann werden wir sehen, welches Lied Hiob singt. Okay. Good. But you can't take his life. Aber du kannst ihm nicht das Leben nehmen. Can't touch his body. Du kannst seinen Körper nicht and berühren. The struggle begins. Und dann beginnt der Kampf. We don't wrestle against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We are wrestling against another kingdom. Wir kämpfen gegen ein anderes Königreich. Whose banner says, dessen Fahne sagt, follow us, folgt uns, because God is not trustworthy. Weil man Gott nicht vertrauen kann. Take a good look. Schau es dir doch genau an. Look at your life. Schau dir dein Leben an. Have the promises of God come to pass? Sind die Verheißungen Gottes wahr geworden? Do all things really work to the good? Ist es wirklich so, dass alle Dinge zum Guten wirken? For those who love God, für die, die Gott lieben? Who are called according to his purpose? Die nach seiner Absicht berufen wurden? Do they really? Tun sie es wirklich? I don't know. Ich weiß nicht. Look at your marriage. Schau dir deine Ehe an. You're right. Stimmt ja. Look at your finances. Schau auf deine Finanzen. Look at your face. Schau auf dein Gesicht. Auf dein Gesicht. You're frightening me. Du machst mir Angst. Now I'm giving you reality. Nein, ich gebe dir die Realität. We struggle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We struggle against another kingdom. Wir kämpfen gegen ein anderes Königreich. That wants to prove to us, das uns beweisen will, that God is not trustworthy. Dass man Gott nicht vertrauen kann. But Job passes the test. Aber Hiob besteht den Test. He loses everything. Er verliert alles. Including his children and his daughters and his sons. Auch seine Kinder, Töchter und Söhne. His servants. Seine Knechte. Everything, the Chaldeans come. Jeden, alles, die Chaldeer kommen. The Sabians come. Die Sabäer. Fire comes. Feuer kommt. Wind comes and blows the entire house down and kills all of his children. Ein Sturm kommt und wirft das Haus um und tötet seine Kinder. And now Satan is planning this thing out. Und Satan hat das ausgeplant. Very good. Sehr gut. Very good. Ah, sehr gut. Sabians, good, good. Sabäer, sehr gut. Yeah, Chaldeans, good. Chaldeer, sehr gut. Yeah, kill them all. Ja, tötet sie alle. Satan, wait. Warte, Satan. I have a better idea. Ich habe eine bessere Idee. Let's leave his wife. Lass mir seine Frau. She's on our side anyway. Sie ist sowieso auf unserer Seite. Yeah. Ja. Then we'll at least have a mouthpiece to speak through. Dann haben wir wenigstens einen Mund, durch den wir sprechen können. Oh, you're so diabolically evil. Ah, du bist so teuflisch genial. He would never leave my wife. Er würde meine Frau mir nie lassen. Because my wife would be by my side fighting with me against darkness. Weil meine Frau mit mir auf meiner Seite gegen die Finsternis kämpfen würde. Where would you be? Wo wärest du? Do we recognize two kingdoms? Erkennen wir die zwei Königreiche? Do we recognize that every circumstance that we go through? Erkennen wir, dass jeder Umstand, durch den wir gehen, every single one, jeder einzelne, is a kingdom issue? Da geht's ums Königreich. Is it any wonder that Paul would tell the church in Thessalonica? Wundern wir uns noch, dass Paulus der thessalonischen Gemeinde sagt? Who were under persecution? Die unter Verfolgung standen. He would say in verse 16 of chapter 5. Er sagte ihnen Vers 16 Kapitel 5. Rejoice evermore. Freut euch immer da. Really? Wirklich? Rejoice evermore. Freut euch immer da. And pray without ceasing. Und betet ohne Unterlass. And in everything give thanks. Und in allen Dingen gib Dank. For this is the will of God. Denn das ist der Willen Gottes. For you in Christ Jesus. Für dich in Christus Jesus. Wow, that's perspective. Wow, da habe ich einen Ausblick. You see, God's in control here. Siehst du, Gott hat die Kontrolle hier. That kingdom is not in control. Jenes Königreich ist nicht unter Kontrolle. Hat nicht die Kontrolle. Jesaja 14, 27. Nothing disannuls the purpose of God. Nichts kann die Absicht Gottes zunichte machen. Nothing. Nichts. Who are you going to listen to now? Zu wem wirst du jetzt zuhören? All things. Alle Dinge. Not most. Nicht die meisten. All. Alle. All things. Alle Dinge. God is working together. Wirkt Gott zusammen. For the good. Für das Gute, zum for Guten. His good. Für sein Gutes. For those who love him. Für die, die ihn lieben. Who are called according to his purpose. Die gemäß seiner Absicht berufen wurden. All things. Alle Dinge. That means the way I look. Das bedeutet, wie ich ausschaue. My intelligence level. Mein Intelligenzquotient. My background. Mein Hintergrund. My political situation, meine politische Situation, my financial situation, meine finanzielle Situation, my geographical situation, meine geografische Situation, my physical situation, meine körperliche Zustand, emotional, gefühlsmäßig, psychological, psychologisch, any kind of circumstance you can think of, jeder nur erdenkliche Umstand, comes under the category of all, fällt unter die Kategorie alles. All things. Alle Dinge. Work together for the good. Wirken zusammen zum Guten. No, that's not true. Nein, das stimmt ja nicht. And the devil comes in. Und der Teufel kommt hinein. In every way possible to neutralize the kingdom of God. Wo er nur kann, um das Königreich Gottes zu neutralisieren. He's not trustworthy. Ihm kann man nicht vertrauen. So Satan comes back before God. Also Satan kommt zurück vor Gott. Well, well, how did my boy Job do? Na, wie hat sich mein Bursche Hiob benommen? Very funny. Sehr witzig. Let me touch his body. Darf ich ihn mal körperlich angreifen? And then we'll see what he does. Und dann schauen wir, was er macht. Sure. Gut. You can touch his body. Du kannst seinen Leib berühren. Can't take his life. Du kannst aber nicht sein Leben nehmen. Satan comes down and immediately Job is covered with boils from the bottom of his feet to the top of his head. Satan kommt und Hiob ist sofort mit Geschwüren bedeckt von oben bis unten. And he doesn't curse God. Und er verflucht Gott nicht. His wife comes over to him. Seine Frau kommt zu ihm. She looks at him. Sie schaut ihn an. Curse God and die. Verfluche Gott und stirb. And he said. Und er sagte. Shall we not receive adversity from the Lord? Wieso sollen wir nicht Schwierigkeiten vom Herrn annehmen? As well as prosperity. Genauso wie Wohlstand. And it says Job did not sin with his lips. Und da steht, Hiob hat nicht gesündigt mit seinen Lippen. Until bis he began to struggle not with flesh and blood. Er begann zu kämpfen und zwar nicht mit Fleisch und Blut. On a level that he didn't recognize. Auf einem Niveau, was er nicht erkannte. His friends came in. Als seine Freunde kamen. But they represented another kingdom. Aber sie repräsentierten ein anderes Königreich. And the other kingdom was far closer than he ever imagined. Und das andere Königreich war ihm näher, als er das wusste. And the lies in the name of God began to come in. Und die Lügen im Namen Gottes kamen zu ihm. God is judging you because you've sinned, Job. Gott urteilt dich, weil du gesündigt hast, Hiob. So one friend comes in as legalism. Jetzt kommt der eine Freund als Gesetzlichkeit. One comes in as a rationalist. Der andere als Rationalist. One comes in as an emotionalist. Einer als gefühlsbetont. And they're all being used by another kingdom. Und die sind alle benutzt vom anderen Königreich. To shake Job at the roots. Um Hiob an den Wurzeln zu erschüttern. Finally he takes on their spirit. Und dann schlussendlich nimmt er ihren Geist an. And he begins to defend himself. Und er beginnt sich zu verteidigen. And in Job chapter 34, und in Hiob 34, if you want to turn there with me, wenn ihr da hinschauen wollt, suddenly we see sehen that wir without plötzlich, realizing it, dass er ohne es zu merken, Job is in another kingdom. In einem anderen Königreich ist. Now watch this. Schaut euch das an. You go to chapter 33, starting with verse 29. Kapitel 33, 29. Now there's three friends. Es gibt da drei Freunde. But now comes a young man who's filled with the Spirit of God. Aber jetzt kommt ein junger Mann, der gefüllt ist mit dem Geist Gottes. His name is Elihu. Er heißt Elihu. He's watching the whole scenario. Er hat sich das alles angeschaut. And he's trusting the three friends because they're older. Und er vertraut den drei Freunden, weil sie älter sind. They've been around for a while. Die waren schon länger am Leben. They must know. Die müssen es ja wissen. And then he watches this whole struggle and finally he just cries out. Und er schaut sich den ganzen Kampf an und schreit dann heraus. He says, I thought that age would speak. Und er sagt, ich dachte, dass Alter etwas Weises sagt. But verse 29 of chapter 33. Aber Vers 29, Kapitel 33. Behold, God does all these oftentimes with men to bring back his soul from the pit. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen. That he may be enlightened with the light of life. Damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Pay attention, O Job. Pass auf, Hiob. Listen to me. Hör mir zu. Keep silent and let me speak. Schweige und ich will reden. Then if you have anything to say, answer me. Wenn du Worte hast, erwider mir etwas. Speak, for I desire to justify you. Rede nur, denn ich wollte dir gern Recht geben. If not, listen to me. Wenn aber nicht, höre du mir zu. Keep silent and I will teach you wisdom. Schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Chapter 34. Kapitel 34. Then Elihu continued and said. Und Elihu erhob seine Stimme, und sagte: Hört ihr Weisen meine Worte? You wise men. And listen to me. Und ihr Kundigen, gebt mir Gehör. You who know. For the ear tests words. Denn das Ohr prüft die Worte. As the palate tests food. Und der Gaumen kostet die Speise. Let us choose for ourselves what is right. Lasst uns nun prüfen, was recht ist. Let us know among ourselves what is good. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Here it is. Jetzt kommt's. For Job has said. Denn Hiob hat gesagt. I am righteous. Ich bin gerecht. But God has taken away my right. Und Gott hat mir mein Recht entzogen. Right? Job gets deceived. Hier wird Hiob getäuscht. He's on the deepest level of deception. Er ist auf dem tiefsten Tiefpunkt der Täuschung. The strategy of the devil was just too clever. Die Strategie des Teufels war zu listig. The devil pushed and then pulled. Der Teufel hat geschoben und dann hat er sich zurückgezogen. Job says, I am righteous. Hiob sagt, ich bin gerecht. I haven't done anything. Ich habe nichts getan. I haven't sinned. Ich habe nicht gesündigt. I don't know why this is happening to me. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt passiert. God has taken away my right. Gott hat mir mein Recht entzogen. Should I lie concerning my right? Soll ich lügen über mein Recht? My wound is incurable. Meine Wunde ist unheilbar. Though I am without transgression. Ohne dass ich irgendetwas verbrochen hätte. And then Elihu says, und dann sagt Elihu, what man is like Job? Wer ist ein Mann wie Hiob, who drinks up scorn like water, der Spottworte wie Wasser trinkt, who goes in the company with workers of iniquity, und in Gemeinschaft mit denen unterwegs ist, die Unrecht tun, who walks with wicked men, und mit gottlosen Menschen umgeht? Job's probably looking at him like, you talking to me? Hiob schaut ihn an, du sprichst zu mir? I don't walk with wicked men. Ich gehe nicht mit gottlosen Menschen. I'm telling you, I haven't done anything. Ich sag's dir doch, ich habe nichts falsch gemacht. All of this. All das. I don't deserve this. Verdiene ich nicht. Watch what he says. Jetzt schaut, was er sagt. Verse 9. Vers 9. For he has said. Denn er hat selbst gesagt. It profits a man nothing when he is pleased with God. Keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. Wow. Wow. How many of us have said that? Wie viele von uns haben das gesagt? It profits a man nothing when he's pleased with God. Es nutzt einem Menschen nichts, wenn er Gott gefallen will. How many ladies have thought this? Wie viele Damen haben das gedacht? I've been coming to the church for how many years now? Wie lange bin ich jetzt schon in der Gemeinde? 3? 3 Jahre. 4? 4? 7? 7? 12? 12? And my husband has not walked through that door yet. Und mein Mann ist immer noch nicht durch die Tür gekommen. How many men have thought that? Wie viele Männer haben das gedacht? My girl, my babe has just not walked through that door. Mein Schatzi ist noch nicht durch die Tür gekommen. I spent 7 years in this church. Ich habe 7 Jahre in dieser Gemeinde verbracht. Do you know what I could have been doing with my life? Weißt du überhaupt, was ich hätte tun können mit meinem Leben? Do you know how many times I could have been in the bar? Weißt du, wie oft ich in der Bar hätte sein können? Do you realize how much I have sacrificed for God? Verstehst du überhaupt, wie viel ich vor Gott geopfert habe? Do you know how much marijuana I could have been smoking? Weißt du, wie viel Marihuana ich hätte rauchen können? Do you know how many nights I could have been plastered and I didn't? Weißt du, wie viele Nächte ich betrunken hätte sein können und ich war es nicht? In short, kurz gefasst. Do you know how much pleasure I've given up for God? Weißt du, wie viel Freude ich aufgegeben habe, Spaß ich aufgegeben habe für Gott? For me. Für mich. You did this all for me. Du hast das alles für mich getan? Not for you. Nicht für dich? You didn't get anything out of the church. You did it all for me. Du hast nichts aus der Gemeinde bekommen. Du hast es nur für mich getan. That touches my heart. Das berührt mein Herz. This is incredible. As soon as God. Das ist unglaublich. Brings us into a circumstance, sobald Gott uns in einen Umstand bringt, so that he can promote us, damit er uns befördern kann, in his kingdom, in seinem Königreich, so that he can prove us as trustworthy, damit er beweisen kann, dass man uns vertrauen kann, so that he can drop a blessing on us in Malachi 3 that we couldn't contain, damit er uns wie in Malachi 3 einen Segen ausschütten kann, den wir gar nicht behalten können. So he allows circumstances. So erlaubt er Umstände. And we struggle not against flesh and blood. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. The whole struggle, der ganze Kampf, is whether or not God can be trusted. Ist, ob man Gott vertrauen kann oder it's nicht. A whole attack against the character and nature of God. Der ganze Angriff ist gegen das Wesen und den Charakter Gottes. So what circumstance am I in tonight? Also in welchem Umstand bin ich heute Abend? What is my confession? Was bekenne ich? The devil is a lot closer than we think oftentimes. Der Teufel ist uns näher als wir glauben. And he speaks through people. Und er spricht durch Menschen. God can't do this. Gott kann das nicht machen. I mean I know that God is almighty, but this is big. Ich weiß, dass Gott allmächtig ist, aber das ist groß. God can't change this situation. Die Situation kann Gott nicht verändern. Wait a minute. Warte mal. It says finally be strong in the Lord. Es heißt, endlich werdet gestärkt im Herrn. Be strengthened in God. Lasst euch stärken in Gott. Let's talk about God for a moment. Sprechen wir über Gott. He's omnipotent. Er ist allmächtig. He's omniscient. Er ist allwissend. He's omnipresent. Er ist überall gegenwärtig. Let's be strong in the Lord. Lasst uns gestärkt sein im Herrn. He knows the beginning from the end. Er kennt das Ende von Anfang an. Everything lies naked before him. Alles liegt bloß vor ihm. Nothing takes him by surprise. Es überrascht ihn nichts. He can do anything. Er kann alles tun. Anything. Alles. Let's be strong in the Lord. Lasst uns stark sein im Herrn. But see, the lies of the devil come in. Aber siehst du, es kommen die Lügen des Teufels. And they come in through people's mouths. Wir lassen sie herein und sie kommen durch den Mund anderer Menschen. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Timotheus 4, Vers 1. In the latter days, in den letzten Tagen, many will depart from. In the latter days, many will give heed to seducing spirits. In den letzten Tagen werden viele auf verführerische Geister hören. Let me just read it for you. Ich lese es. And we'll begin to close. Watch this, so powerful. Das ist so mächtig. The Spirit speaks explicitly. Der Geist spricht unmissverständlich. That in the latter days, dass in den letzten Tagen, some will fall away from the faith. Manche vom Glauben abfallen werden. Paying attention to deceitful spirits. Sie hören lügenden Geistern zu. What do you mean? Was meinst du? You're watching too much horror pictures. Lügende deceitful Geister. Spirits. Du schaust zu viel Horror. The only people Filme. I've been talking to is them. Die einzigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind die. Well, let's continue. Gehen wir weiter. And the doctrines of demons. Und Lehren von Dämonen. By means of hypocrisy of liars. Durch Lehrer und Lügner und By means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience like with a branding iron. 1 Timothy 4:2. Okay. She's in 2 Timothy. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Through people. Durch Menschen. Sometimes we're so close to the other kingdom we don't even know. Manchmal sind wir dem anderen Königreich so nahe, dass wir es gar nicht wissen. And the most frightening thing is sometimes it's coming right through us. Oder merken, und das Schlimme ist, manchmal kommt es direkt durch uns. And we don't even know. Und wir merken es gar nicht. Luke 9, what spirit we're of? Lukas 9, welchen Geist wir bringen. And we're sincere. Und wir sind ernsthaft. And we're just speaking. Und wir sprechen. And we're speaking. Und wir sprechen. And we're sincere. Und wir meinen es ernst. But we're not girded with truth. Aber wir haben uns nicht gegürtet mit der Wahrheit. The first part of the armor is the girdle of truth. Der erste Teil der Waffenrüstung ist der Gürtel der Wahrheit. Gird yourself. Gürte dich. With truth. Mit Wahrheit. Speak truth to one another. Sprich Wahrheit gegenüber dem anderen. We begin to recognize the two kingdoms. Und dann beginnst du, die zwei Königreiche zu erkennen. Wait a minute, that's a lie. Warte mal, das ist ja eine Lüge. Oh, this will never work. Ah, das wird nie funktionieren. What do you mean it will never work? Was meinst du, es wird nie funktionieren? What are you talking about? Worüber sprichst du? Where are we gonna get the money from? Wo sollen wir das Geld herbekommen? From God. Von Gott. That's where. Daher. We're gonna get it from God. Wir werden es von Gott bekommen. But where are we gonna get the people from? Und woher sollen wir die Leute bekommen? From God. Von Gott. That's where. Von da. He's in control. Er hat die Kontrolle. He can do anything. Er kann alles tun. God. Gott. The lies that come through the natural mind. Die Lügen, die durch die natürliche Gesinnung kommen. And the other kingdom that is so much closer than we oftentimes can imagine. Und das andere Königreich, das uns so viel näher ist, als wir uns vorstellen können. Our struggle is not against flesh and blood. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. It's against the nature of God. Er ist gegen die Natur Gottes. From another kingdom. Von einem anderen Königreich God aus. Is not strong, they say. Gott ist nicht stark, sagen sie. God doesn't care about you. Gott, du bist Gott egal, sagen God sie. God doesn't even know your name. Er kennt nicht mal deinen Namen. Come on. Look at the TV and see all the people in the schau world. Schau dir am Fernsehen alle Leute der Welt an. You really think that God knows you? Du glaubst wirklich, dass Gott dich kennt? Come on. Na komm schon. Be realistic. Sei realistisch. Liar. Lügner. God is almighty. Gott ist allmächtig. Why can God not be almighty? Warum könnte Gott nicht allmächtig sein? Of course he can. Natürlich kann er das. Look at the universe. Schau dir das Universum Does an. Does it have an end? Hat es ein Ende? Can you explain to me where the universe ends? Kannst du mir erklären, wo das Universum aufhört? Well, there's a blue wall there somewhere. Ja, das ist vielleicht so eine blaue Wand irgendwo. What's behind the wall? Und was ist hinter der Wand? Another wall? Noch eine Wand? And what's behind that wall? Und was ist hinter der Wand? Another wall? Noch eine Wand? You explain the universe to me. Du erklär mir das Universum. And then you can tell me whether there's a God who's almighty or not. Und dann kannst du mir erklären, ob es einen allmächtigen Gott gibt oder nicht. That when Jesus says, "My heavenly Father knows the hairs on your head." Dass wenn Jesus sagt, mein himmlischer Vater kennt die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. I say amen. He does. Sage ich Amen. Stimmt. And they're numbered. Und sie sind gezählt. I mean, this one right here. Das heißt, dies eine da. That one right there has a number. Genau das hat eine Nummer. And it has a number. Like this is number 4236. Das ist Nummer 4436. It has a number. Es hat eine Nummer. This is God. Das ist Gott. And this is nothing for him. Und das ist ein Klacks für ihn, eine Kleinigkeit. And there's a kingdom. Und es gibt ein Königreich. That wants us to live in a lie. Das möchte, dass wir in einer Lüge leben. Because in John 8:44. Weil in Johannes 8:44. Jesus said, "Satan, you are the father of." He says, "Satan is your father." Sagt er, Satan ist euer Vater. And he is a liar from the beginning. Und er ist ein Lügner von Anfang an. There's no truth in him. Es gibt keine Wahrheit in ihm. And you do the works of your father. Und ihr tut die Werke eures Vaters. We don't have to be like that. Aber so müssen wir heute Abend nicht sein. We can gird ourselves with truth. Wir können uns mit Wahrheit umgürten. We can be strengthened in the Lord. Wir können uns im Herrn stärken lassen. And in the power of his might. Und in der Macht seiner Stärke. All that he is. Alles was er ist. All that he does. Alles was er tut. And continually encourage ourselves. Und beständig uns ermutigen. Like David did in 1 Samuel 30. Wie David es getan hat in 1. Samuel 30. Ziklag is burned, his children are gone. Ziklag ist niedergebrannt, seine Kinder sind weg. 600 men want to stone him. 600 Männer wollen ihn steinigen. They're all crying. Sie weinen alle. Women and children are all gone. Die Frauen und Kinder sind alle weg. Everything's over. Alles ist vorüber. What do you do? Ist alles aus. Was tut man jetzt? And then they start saying, "Why don't we kill David? That's what we'll do." Und dann sagen sie, warum steinigen wir nicht David? Das werden wir machen. Another kingdom comes. Ein anderes Königreich kommt hinein. Ooh, you followed David, did you not? Ooh, ihr seid David gefolgt, oder? Oh, great David who killed Goliath. Oh, der yes. große David, der den Goliath getötet great hat. Deliverer of Israel. Der große Befreier Israels. Ooh, ooh, ooh, ooh. And he's brought you where? Und wo hat der euch hingebracht? Into the wilderness. In die Wüste. Who running from Saul are you? Lauf weg von Saul, oder? A wonderful life. Ein wunderbares Leben. Very comfortable. Sehr bequem. Wow. Wow. And now, where are your children? Und jetzt, wo sind eure Kinder? Taken captive by cannibals? Sind von Kannibalen entführt worden? Maybe your children are being roasted right now. Vielleicht sind sie schon, werden sie schon geröstet. Ooh, and we trust David. Und wir vertrauen David. Who trust his God? Der seinem Gott vertraut. And then these guys start getting angry. Und diese Männer werden wütend. Let's kill them. Bringen wir ihn um. Let's make a pile of rocks so big. Wir machen einen Haufen Steine so groß. I say we kill David. Ich sage, wir bringen ihn um. I say you're right. Ich sag, du hast recht. Where is this coming from? Wo kommt das her? Another kingdom. Ein anderem Königreich. David hears it. David hört es. And he says to the priest. Und er sagt zum Priester. Give me the prayer cloak. Gib mir den Gebetsmantel. And it says, and David strengthened himself in the Lord his God. Und es heißt, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. God knew this would happen. Gott wusste, dass das passieren God wird. Foresaw this. Gott hat das vorausgesehen. Nothing escapes the knowledge of God. Nichts entschwindet seinem Wissen. God can turn this around for the good. Gott kann das zum Guten wenden. Oh Lord God, you've never forsaken me. O Herr Gott, du hast mich noch nie verlassen. Can we get our children back? Können wir unsere Kinder zurückbekommen? Can we find these people? Können wir diese Leute finden? And the Lord says yes. Und der Herr sagt ja. And you will recover all. Und du wirst alles wiederbekommen. Go. Geh. And they go. Und sie gehen. They not only recover their wives and children. Sie bekommen nicht nur ihre Frauen und Kinder zurück. But they take this incredible amount of spoil back. Sondern sie nehmen noch einen riesigen Anteil Beute zurück. So much so that David could send it to the elders of Judah. So viel, dass David den Ältesten von Juda etwas schicken konnte. Who will receive him as the king in just a few days. Die ihn ein paar Tage später als König aufnehmen werden. Oh, the wisdom of God. Alles in der Weisheit Gottes. Romans 11:33. Römer 11:33. Oh, the riches both of the wisdom and knowledge of God. Oh, die Reichtümer der Weisheit Gottes. Oh, the riches of both the wisdom and knowledge of God. Oh, der Reichtum der Weisheit und and knowledge. Und des Erkenntnis Gottes. How unsearchable are his ways. Wie unausforschlich sind seine Wege. How unsearchable is his wisdom and his ways past finding out. Wie unausforschlich ist seine Weisheit und seine Wege. Man kann es nicht herausfinden. Yes. Ja. Let's trust him tonight. Vertrauen wir ihm heute. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Maybe you're here tonight, you've never trusted Jesus as your savior. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast Jesus noch nie als deinen Retter angenommen. You're listening to words you've never heard before. Du hörst hier Worte, die du noch nie zuvor gehört you're hast. Hearing stories you've never heard before. Du hörst Geschichten, die du noch nicht kanntest. But we've heard this story. Aber wir haben die Geschichte gehört. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. We just have to receive it by faith. Wir müssen es nur im Glauben empfangen. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Would you pray with me tonight? Möchtest du mit mir beten heute Abend? Would you receive Jesus as your personal Lord and Savior? Möchtest du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter annehmen? Would you like to sense his spirit inside of you? Möchtest du seinen Geist in dir spüren? And your conscience clean? Und ein gereinigtes Gewissen haben? Forgiveness of sin? Vergebung der Sünden and experience a joy and a peace, und eine Freude und einen Frieden erfahren, that you've never had before, den du vorher noch nie hattest. Pray with me. Bete mit mir. Say, Father in heaven, sag Vater im Himmel, God in heaven, Gott im Himmel, I want you to be my Father. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. I want to follow Jesus. Ich möchte Jesus nachgehen. I want to believe the truth. Ich möchte die Wahrheit glauben. That you love me. Dass du mich liebst. You care for me. Und ich dir wichtig bin. And when I die, und wenn ich sterbe, I will be with you forever. Dass ich bei dir sein werde für immer. Forgive me. Vergib mir. I pray this in Jesus' name. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen. If you've prayed with me tonight, wenn du mit mir heute gebetet hast, would you tell me at the door? Sagst du es mir an der Tür? Would you walk by and just wink your eye at me? Kommst du bei mir vorbei und zwinkerst mir zu? Nobody will know, just me and you. Niemand wird es wissen, nur ich und du. Then I can pray for you. Dann kann ich für dich beten. Just say. Mach einfach so. And I'll say, okay, I got it. Und ich sag, ich hab's verstanden. Praise the Lord. Preist den Herrn. Amen. Amen. Amen. Amen.